Still schleicht der Strom. Aus Morgenrot, Klabund. Die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Still schleicht der Strom. Still schleicht der Strom in gleicher Schnelle. Keine Welle krönt weiß die Flut. Steil ragt die schwarze, gurgelnde Tiefe. Da ist mir, als riefe mich eine Stimme. Ich wende das Auge und erbleiche, denn meine Leiche tragen die Wasser. Ende von Still schleicht der Strom.